Der Ohrenspitzer Monatsrückblick. Im Nahen Osten wütet ein neuer Krieg. Angefangen hat es Mitte Juli. Dann hat die islamistische Terrorgruppe Hisbollah zwei israelische Soldaten entführt und damit angefangen, Raketen vom Libanon aus auf Israel zu schiessen. Die israelische Armee ist daraufhin in Libanon eingedrungen und bombardiert seither mit Kampfflugzeugen die Orte im Libanon, wo sie vermutet, dass dort Einrichtungen von der Hisbollah sind. Ziel der israelischen Luftwaffe sind auch Brücken, Kraftwerke und Verkehrsknotenpunkte. Hunderte Menschen in Israel und im Libanon sind in dem Krieg bis jetzt schon ums Leben gekommen, Hunderttausende sind auf der Flucht. Die Schweiz hat hunderte Bürgerinnen und Bürger aus dem Libanon geholt. Mittlerweile sind nur noch Schweizerinnen und Schweizer im Libanon, die dort bleiben wollen. Mehr als 50 Mal so gross wie die Schweiz ist die Demokratische Republik Kongo. In diesem riesigen afrikanischen Land haben am Sonntag die Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal seit 46 Jahren bei freien Wahlen mitmachen können. Gewählt wird der Präsident und das Parlament. Die Wahlen sind verhältnismäßig friedlich abgelaufen. Es sind zwar 11 Wahllokale angezündet worden, insgesamt hat es aber ungefähr 50'000 Wahllokale gegeben. Die Wahlen im Kongo sollen einen endgültigen Schlussstrich unter den Bürgerkrieg ziehen, der in den letzten Jahren fast 4 Millionen Opfer gefordert hat. Das Resultat der Wahlen weiss man frühestens in 3 Wochen. In der indischen Großstadt Mumbai haben Bombenanschläge mehr als 160 Menschen getötet. Mehrere hundert Menschen sind verletzt worden. Die Bomben sind in Eisenbahnwagen während der Hauptverkehrszeit explodiert. Wer hinter den Anschlägen steht, weiss man noch nicht. Die Polizei verdächtigt islamistische Terroristen. In der Schweiz. Zwangen bei Olten kann der türkisch-kulturelle Verein sein Minarett bauen. Der 6 Meter hohe Turm auf einem Kulturzentrum oben war stark umstritten gewesen. Es hat diverse Einsprachen aus der Bevölkerung gegen den Bau von dem muslimischen Symbol gegeben und die Gemeinde Wangen hat den Bau vom Minarett verboten. Der Kanton Solothurn hat diese Entscheidung jetzt aber korrigiert. Für ein Verbot gibt es keine Gründe. Die meisten Jugendlichen im Kanton Aargau, die jetzt mit der Schule fertig geworden sind, haben eine Lehrstelle gefunden. 96% sind das. Für die anderen 4%, das sind 800 Personen, macht der Kanton ein sogenanntes Brückenangebot. Dazu gehören Schulungen, Praktika und vor allem die Unterstützung bei der Suche nach einer Lehrstelle, die nächstes Jahr anfängt.